بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Geschwister, da haben Allah machte diese Welt, in der wir leben, zu einem Ort von Heimsuchungen und Prüfungen. Da haben Allah sagt im Koran, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Und da haben Allah sagt im Koran, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Und wir prüfen euch mit Schlechtem und Gutem als Versuchung und zu uns werdet ihr zurückgebracht. Deswegen, liebe Geschwister, zur Gesetzmäßigkeit des Erhabenen Allahs gegenüber seiner Schöpfung gehört es, dass er sie mit dem Guten und mit dem Schlechten, mit dem Nützlichen und dem Schändlichen prüft, damit er die Wahrhaftigkeit des Glaubens seiner Diener sieht und die Stärke ihres Verlassens auf ihn und ihr positives Denken über ihn und ihr Überlassen ihrer Angelegenheit ihm. Und ihr sollt wissen, dass das, was der Erhabene Allah für uns bestimmt hat, immer besser für uns ist. Und es ist mehr als das, was wir uns zu erhoffen vermögen. Der Erhabene Allah sagt im Koran, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Und vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Und deswegen sagte auch der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist, erstaunlich ist die Angelegenheit des Gläubigen. Erstaunlich ist die Angelegenheit des Gläubigen. Absolut alles ist gut für ihn. Und dies gilt für niemanden außer für den Gläubigen. Deswegen, ihr Gläubigen, hört zu, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu sagen hat. Und dies gilt für niemanden außer für den Gläubigen. Wenn ihm Erfreuliches geschieht, dankt er. Und so ist es gut für ihn. Und wenn ihm Bedrängnis geschieht, ist er geduldig und so ist es gut für ihn. Das heißt, in jeder Lage, in der er sich befindet, ob es nun gute Zeiten sind oder schlechte Zeiten, alles ist gut für ihn. Denn wenn schwere Zeiten kommen, zeigt er sich geduldig. Und dann ist es gut für ihn und er wird dafür belohnt werden. Und wenn gute Zeiten kommen, dann erfreut es ihn und er zeigt sich dankbar gegenüber dem Herrn Allah. Und auch dafür wird er belohnt werden. Somit ist jede Lebenslage von ihm gut für ihn, weil in jeder Lebenslage er von dem Herrn Allah belohnt wird. Und deswegen, liebe Geschwister, wer seine Angelegenheiten Allah überlässt und zufrieden ist mit dem, was er festgelegt hat und was er vorherbestimmt hat, dem wird Allah die Türe zur Zuwendung des unterwürfigen Flehens und des Bittens öffnen, sodass er all den Lohn und all die Belohnung erhalten wird. Und ihm, wenn er sich dankbar zeigt und sich geduldig zeigt, ihm werden seine Bitten erhört, früher oder später. Weil das ist das, was der Erhabene Allah ihm versprochen hat. Und alles, und das sollst du verstehen und begreifen und dir stets vor Augen führen, alles, was in seinem Universum geschieht, ist ohne Ausnahme das Ergebnis seines Befehls, das seiner Weisheit und seinem Willen. Was immer er will, das geschieht. Und was immer er nicht will, das geschieht nicht. Deswegen, liebe Geschwister, diese Welt ist ein Ort von Sorgen, von Kummer. Und sie ist voller Unfälle, voller Katastrophen, voller Leid und Tragödien. Du siehst einen Menschen glücklich darüber sein, dass er mit seinen Verwandten ist, mit seiner Familie ist, mit all den Menschen zusammen ist, die er liebt. Und dann hört er plötzlich von der Nachricht, dass der und der verstorben ist, von denen, die er geliebt hat. So ist diese Welt. Oder du siehst einen Menschen, dass er gesund ist, dass er in Sicherheit lebt, dass er ausreichend versorgt ist. Und dann plötzlich wird er von einer Krankheit heimgesucht, die sein Leben erschwert und all seine Hoffnungen zerstört. All die Pläne, die er gemacht hat, all die Wünsche, die er hatte, plötzlich ist alles vorbei. Mit einer Krankheit, die auf einmal alles zerstört, seine ganzen Hoffnungen, seine ganzen Wünsche. Aber so ist diese Welt und so ist dies diesseits. Oder du siehst, wie jemand genug Geld hat, weil er eine gute Arbeit hat. Und dann auf einmal, von jetzt auf gleich, verliert er seine Arbeit und dadurch werden alle seine Hoffnungen zerstört, die er hatte. Das Haus, was er bauen wollte, die Reise, die er machen wollte, das Auto, das er kaufen wollte, alles ist auf einmal nicht mehr möglich und nicht mehr finanzierbar. Deswegen, liebe Geschwister, sollten wir stets darüber nachdenken und begreifen, dass die Beständigkeit einer Situation und die Beständigkeit eines Zustandes hier auf dieser Erde unrealistisch sind. Dass eine Sache immer so bleiben wird und dass nach guten Zeiten auch nicht mehr schlechte Zeiten kommen, das ist sehr unrealistisch. Nach Heiterkeit folgt immer Trübsal. Und nach Freude folgt immer Leid. Und nach Glückseligkeit folgt immer Kummer. Deswegen ist es unmöglich, dass du jemanden findest, der immer lacht und nie weint. Und selten wirst du jemanden sehen, der sein Leben in vollen Zügen genießt, ohne etwas betrübt zu sein. Und wie unwahrscheinlich ist es doch, dass du jemanden siehst, der stets glücklich ist, ohne dass die Traurigkeit ihn irgendwann heimsuchen wird. Weil so ist die Welt und so sind ihre Umstände. Diese Welt verweilt niemals in einem einzigen Zustand. Deswegen, wie seltsam doch ihre Angelegenheit ist. Und deswegen, liebe Geschwister, der wahrhaftig Gläubige hat ihre Heimsuchungen nicht entgegenzustellen außer Geduld. Sabr ist das Einzige, was du diesen Prüfungen entgegenstellen kannst. Denn Sabr, die Geduld, sie ist die Medizin gegen all ihren Kummer. Deswegen hat uns auch der Herr, Allah, die Geduld aufgetragen und uns die Geduld befohlen. Und er machte die Geduld zu einem der Gründe zum Erlangen seiner Hilfe und seiner Unterstützung. Nur derjenige, der sich geduldig zeigt, wenn Prüfungen ihn heimsuchen oder wenn er gerade schwere Zeiten durchlebt, nur derjenige, der sich auf Geduld stützt und sich geduldig zeigt, dieser kann darauf hoffen, dass der Erhabene Allah ihm hilft und dass der Erhabene Allah ihn unterstützt und dass der Erhabene Allah ihm einen Ausweg verschafft. Der Erhabene Allah sagt im Koran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. O, die ihr glaubt, sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet. Allah ist mit den Geduldigen. Und der Erhabene Allah, er bekräftigte, dass dieses Leben voller Prüfungen ist. Der Erhabene Allah sagte, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Und wir werden euch ganz gewiss mit ein wenig Furcht und Hunger und Mangel an Besitz, Seelen und Früchten prüfen. Und der Erhabene Allah, er beschrieb die Lage der Geduldigen, nachdem er zuvor erwähnt hat, dass er die Menschen prüfen wird, hat er aber hier die Lage derjenigen gezeigt, die gläubig sind und die geduldig sind. Er sagte über sie, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Doch verkünde frohe Botschaft den Standhaften, den Geduldigen, die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Das ist das, was sie sagen. Das zeichnet die Gläubigen aus und das zeichnet die Geduldigen aus. Sie fluchen nicht, wenn sie von Heimsuchungen getroffen werden. Und sie beschweren sich nicht, wenn sie von Katastrophen aufgesucht werden. Sie bringen die Sache vor dem Erhabenen Allah. Und sie sagen, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Und schaut, was der Erhabene Allah ihnen an frohe Botschaft verkündet hat und welchen Lohn er ihnen versprochen hat. Der Erhabene Allah sagt im Koran, أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sie sind es, denen Segnungen von ihrem Herrn und Erbarmen zuteil werden und sie sind die Rechtgeleiteten. Deswegen, liebe Geschwister, all das, was wir zuvor erwähnt haben, war ein Einstieg für das, was jetzt folgen wird. Und zwar sollt ihr wissen, liebe Geschwister, dass es Dinge gibt, die dir dabei helfen werden, wenn du heimgesucht wirst von Prüfungen und die du unbedingt umsetzen musst, wenn du in einer schweren Zeit dich befindest. Weil jeder von uns wird irgendwann eine schlimme Zeit erleben. Weil so ist diese Welt. Mal gibt es gute Zeiten, mal schlechte Zeiten. Aber der Gläubige zeichnet sich aus, indem er auf gewisse Dinge achtet, wenn er heimgesucht wird und wenn er gerade eine schwere Zeit durchmacht. Die erste Sache ist, liebe Geschwister, wir müssen uns immer an das nahe Ende dieser Welt erinnern und das baldige Eintreffen ihres Untergangs und dass kein Geschöpf ewig in ihr bleiben wird und dass sie Lebensfristen hat, die irgendwann ablaufen werden und Versorgungen, die irgendwann verstreichen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb diese Welt an einem besonderen Beispiel. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Welt, oder wir sollen uns diese Welt vorstellen, als wären wir ein Reisender, der sich auf die Reise gemacht hat an einem Tag, die sehr heiß ist, wo die Sonne sehr stark scheint. Und während er auf dieser Reise ist, sieht er einen Baum, der einen Schatten hat. Und dieser Reisende, er sucht Schatten unter diesem Baum für eine kurze Weile. Er sucht Schatten unter diesem Baum, er ruht sich ein bisschen aus und dann steht er wieder auf und geht. Diese kurze Zeit der Erholung unter diesem Baum, das ist die Zeit auf dieser Erde. Das heißt, wir sind auf der Durchreise. Das ist nur ein kleiner Zwischenstopp, den wir hier auf dieser Erde haben. Und dann werden wir weiterziehen, hin zum ewigen Leben, hin zum Jenseits. Deswegen, liebe Geschwister, derjenige, der sich diese Aussage des Gesandten Allah vor Augen führt, wer diese Einstellung hat, er wird die Unglücke und die Trübsale besser ertragen können, als derjenige, der das Gefühl hat, hier auf dieser Erde ewig leben zu können. Und zweitens, liebe Geschwister, wir müssen an den Qada und den Qadar glauben, an den beschlossenen Urteil Allahs und an seine Vorherbestimmung. Und wir müssen daran glauben, dass die Vorherbestimmung weder abgewandt werden kann, noch aufgeschoben werden kann. Und wir müssen uns mit dem zufrieden geben, was unser Schöpfer für uns vorherbestimmt hat, und unserem Herrn all unsere Angelegenheiten überlassen. Und wir müssen uns, liebe Geschwister, stets vor Augen führen, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam uns gelehrt hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, so wie es bei Tirmidhi verzeichnet ist, und wisse, dass wenn sich die Menschheit versammelte, um dir in eine Sache zu nutzen, so nützte sie dir nur in dem, was Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Und dass wenn sie sich versammelte, um dir in einer Sache zu schaden, so schadete sie dir nur in dem, was Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Die Schreibrohre sind hochgehoben und die Blätter getrocknet. Und drittens, liebe Geschwister, wir müssen uns stets die Lage des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam vor Augen führen, weil wahrlich darin ist Lehre und Ablenkung und Trost für uns alle. Weil ihr müsst wissen, sein ganzes Leben bestand aus Geduld und aus Anstrengung und aus Prüfungen. Wie ihr wisst, liebe Geschwister, ist sein Vater nach einer Überlieferung gestorben, bevor er geboren wurde. Und nach anderen kurz nachdem er geboren wurde. Und dann, als er 6 war, ist seine Mutter gestorben. Und kurz Zeit später ist auch sein Großvater gestorben. Schaut, einer nach dem anderen, die Personen, die einem am nahesten stehen und die sich am meisten um einen kümmern, sind gestorben. Und dann, in kurzen Abständen, sind weitere Personen gestorben, die er sehr geliebt hat und die sich um ihn gekümmert haben. Wie beispielsweise sein Onkel Abu Talib, der sich sehr um ihn gekümmert hat und der den Schaden der Ungläubigen ihm gegenüber abgewendet hat und sich stets dazwischen gestellt hat. Und nach dem Tod seines Onkels Abu Talib sind mehrere seiner Kinder nacheinander gestorben. Wie ihr wisst, liebe Geschwister, hatte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Söhne und Töchter. Und in kurzen Abständen sind seine Kinder hintereinander gestorben. Wie beispielsweise Al-Qasim oder Abdullah oder Ibrahim oder Zainab, Raqiyya, Kalthum. Die einzige, die erst nach ihm gestorben ist, 6 Monate nach ihm, nach seinem Tod gestorben ist, war Fatima radiallahu anhum jami'an. Schaut, was für eine gewaltige Prüfung. Wer von uns musste schon solche Prüfungen ertragen? Dass nicht nur die engsten Verwandten, Eltern, die Großeltern, der Onkel stirbt, sondern all seine Kinder. Zu seinen Lebzeiten bis auf Fatima radiallahu anha. Alle musste er eigenhändig begraben. Eine gewaltige Prüfung hat den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam getroffen. Das beste Geschöpf überhaupt. Der Liebling Allahs. Und deswegen, als die Sahaba sahen, dass er weinte, als er seinen Sohn Ibrahim beerdigte. Und es ist nichts Falsches daran, wenn jemand stirbt, den man geliebt hat. Es ist nichts Falsches daran. Aber man muss darauf achten, was man sagt. Und man muss darauf achten, was man tut. Als sie sich gewundert haben, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weinte, als sein Sohn Ibrahim starb, sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, wahrlich, das Auge tränt und das Herz ist traurig, aber wir sagen nur das, was unseren Herrn zufrieden stellt, und wir sind dir traurig, o Ibrahim, wegen der Trennung von dir. Das sind die Worte des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Deswegen ist nichts Schlimmes dabei, wenn jemand weint um seine Verwandten, die gestorben sind. Aber wir dürfen nicht sagen, was den Zorn Allahs auf uns zieht, sondern wir dürfen nur das sagen, was unseren Herrn zufrieden stellt, so wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat und so wie er sich verhalten hat. Und auch danach sind so viele Sahaba gestorben, die er so sehr geliebt hat und die ihn so sehr geliebt haben. All das waren Prüfungen, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ertragen musste, und er trug sie mit Geduld und er war stets dankbar gegenüber den Erhaben Allah. Und viertens, liebe Geschwister, wir müssen immer das Beste von unserem Herrn denken. So wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam über den Herrn der Macht gesagt hat, nämlich dass er sagte, ich bin so, wie mein Diener von mir denkt. So wie du über Allah subhanahu wa ta'ala denkst, so ist er gegenüber dir. Das heißt, denkst du negativ über deinen Herrn und schlecht über deinen Herrn, so wirst du ihn stets vorfinden. Aber denkst du stets positiv über deinen Herrn und du denkst immer das Beste von deinem Herrn, so wirst du ihn stets vorfinden. Deswegen vertraue auf die Barmherzigkeit Allahs. Und vertraue auf die Gnade Allahs, und genau das wirst du vorfinden beim Erhaben Allah. Weil in Wirklichkeit all diese Dinge, die uns treffen, auch wenn sie in unseren Augen etwas Schlimmes sind, weil es Katastrophen sind und Leid und Schmerz, aber all diese Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala für uns bestimmt hat, sind gut für uns. Auch wenn sie wie ich vorhin gesagt habe, Katastrophen sind, Leid, Schmerzen. Aber in Wirklichkeit ist alles gut für uns, was der Herr Allah für uns bestimmt hat. Der Herr Allah sagt im Koran, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Und vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Ahmed verzeichnet ist, erstaunlich ist die Angelegenheit des Gläubigen. Es gibt nichts, was Allah für ihn vorherbestimmt hat, außer dass es gut für ihn ist. Außer dass es gut für ihn ist. Und fünftens, liebe Geschwister, wir müssen uns stets ein Beispiel nehmen an all jene, die von gewaltigen Prüfungen heimgesucht wurden und daran denken, in welch einer schweren Prüfung sie sich befinden. Weil auch wenn du ein bisschen Geld verloren hast, so wisse, dass es andere gibt, die komplett alles verloren haben. Und auch wenn du von einer Krankheit heimgesucht wurdest, so wisse, dass andere so schwer krank sind, dass sie nicht von ihrem Bett aufstehen können und sich nicht mal bewegen können. Deswegen dadurch, dass wir immer zu denen schauen, die härter geprüft wurden als wir, das sorgt dafür, dass unsere Prüfungen leichter für uns werden und dass wir sie besser ertragen können, weil dann wissen wir und begreifen, wie gut es uns doch in Wirklichkeit geht. Weil andere wurden mit krasseren Prüfungen geprüft und sie haben sich geduldig gezeigt. Und wir werden von einigen wenigen Prüfungen geprüft und zeigen uns undankbar und fangen an, Sachen zu sagen, warum ich, warum immer nur ich, was habe ich getan? Das sind Sachen oder das sind Dinge, die ein gläubiger Muslim niemals sagen darf. Sondern er soll sich geduldig zeigen, auf dass der Herr Allah diese Prüfung wieder von ihm wegnimmt. Nur dadurch, dass du dich geduldig zeigst, wird der Herr Allah diese Prüfung auch von dir wieder wegnehmen. Und deswegen sagt auch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, und wer sich ernsthaft um Geduld bemüht, dem gibt Allah Geduld. Das heißt, wenn du dir wirklich vornimmst, geduldig zu sein und dich dabei anstrengst, wirst du merken, dass du geduldig werden wirst. Weil der Habende Allah dich geduldig machen wird. Er wird dir Geduld schenken. Man wird nicht mit Geduld geboren, sondern Geduld ist eine Erziehungssache. Du musst dich anstrengen und versuchen, jedes Mal geduldig zu sein. Vor allem am Anfang der Prüfung. Weil viele verstehen Geduld. Am Anfang flucht er und macht und macht und macht. Irgendwann merkt er, dass dieses Fluchen und alles, was er getan hat, an dieser Prüfung nichts ändern wird. Und dann sagt er, jetzt bin ich geduldig. Zu spät. Geduld musst du haben am Anfang der Prüfung, wenn sie dich aufsucht, die Prüfung. Wenn sie am härtesten ist und am schmerzhaftesten ist, dann musst du dich geduldig zeigen. Weil später musst du damit eh klarkommen. Die Prüfung ist eh da, du kannst die eh nicht wegtun. Aber am Anfang, wenn sie dich trifft, wenn du dich da geduldig zeigst und dich bemühst bei der Geduld, dann wirst du merken, dass der Herr Allah dir Geduld geben wird und dich geduldig machen wird. Und sechstens, liebe Geschwister, wir müssen uns stets daran erinnern, dass die Prüfungen, das Leid und die Unglücke ein Zeichen von Huld sind. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde mal gefragt, welche Menschen am meisten und am schwersten geprüft werden. Welche Menschen am schwersten und am härtesten geprüft werden. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Tirmidhi verzeichnet ist, die Propheten, dann die ihnen am ähnlichsten, sodann die, die diesen am ähnlichsten. Ein Mensch wird entsprechend seiner Religiosität geprüft. Ist seine Religiosität gefestigt, wird auch seine Prüfung härter. Ist seine Religiosität schwach, wird er entsprechend seiner Religiosität geprüft. Die Prüfung wird einen Diener so lange nicht verlassen, bis er ohne eine einzige Sünde auf Erden wandelt. Der Herr Allah, er prüft jeden entsprechend seines Glaubens. Je religiöser jemand ist, umso härter wird die Prüfung sein. Und umso schwacher der Iman ist, umso schwächer wird die Prüfung sein. Und die Prüfung wird einen so lange verfolgen, bis dadurch alle Sünden getilgt sind, die die Person gemacht hat. Sodass er auf den Herrn Allah trifft am Tag der Auferstehung und all seine Sünden wurden bereits getilgt mit diesen Prüfungen. Deswegen sagte der Gesandte Allah, das ist egal, was dich trifft, es ist immer gut für dich. Du zeigst dich geduldig und diese Prüfungen tilgen deine Sünden. Und lieber tilgen sie hier deine Sünden, als dass du am Tag der Auferstehung wegen diesen Sünden zur Rechenschaft gezogen wirst. Deswegen sei geduldig und dankbar für jede Lebenssituation, in der du dich befindest. Und liebe Geschwister, Prüfungen sind auch ein Zeichen der Liebe Allahs. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Ibn Majah verzeichnet ist und bei Tirmidhi genauso, die immenseste Belohnung gibt es wahrhaftig mit der gewaltigsten Prüfung. Wenn Allah ein Volk liebt, prüft er es. Wer mit dieser Prüfung zufrieden ist, der erhält Zufriedenheit. Und wer zürnt, erhält Zorn. Wenn du zufrieden bist mit dem, was der Herr Allah für dich vorherbestimmt hat, dann wirst du Zufriedenheit bekommen. Wenn du aber zürnst, wirst du nichts anderes bekommen als Zorn. Deswegen zeige dich geduldig, weil du hast eh keine andere Wahl. Deswegen versuch wenigstens mit etwas Positivem aus dieser Sache herauszukommen. Und das sind Belohnung und Lohn, wenn du dich geduldig zeigst. Und siebtens, liebe Geschwister, wir müssen uns unbedingt an die besondere Belohnung erinnern. Weil das hilft uns, diese Last und diese Prüfung einfacher oder besser zu ertragen. Weil je größer die Belohnung ist, umso härter wird die Prüfung sein. Und so je härter die Prüfung ist, und umso größer ist die Belohnung. Die sind voneinander abhängig. Deswegen sei geduldig und ertrage diese. Und denke stets darüber nach, wie viel Belohnung du bekommst. Und du wirst merken, dass diese Prüfung doch nicht mehr so schlimm sein wird. Und das, was Allah den Geprüften, die sich geduldig erwiesen haben, an Belohnung und an Lohn vorherbestimmt hat und vorbereitet hat und an Buße für ihre schlechten Taten, ist besser als all das, was auf dieser Erde zu finden ist. Das, was dich am Tag der Auferstehung erwartet, ist besser als all das, was du hier findest. Und das ist das Paradies. Was gibt es Schöneres, was gibt es Besseres? Deswegen fluche nicht, wenn du dein Geld verlierst. Fluche nicht, wenn du Angehörigen verlierst. Das, was dich erwartet, ist besser als all das zusammen. Und zwar das Paradies und die Gnade Allahs am Tag der Auferstehung. Und deswegen, Al-Bukhari überlieferte, dass Ata ibn Abi Rabaha sagte, und Ata war ein Schüler von Ibn Abbas gewesen. Er sagte, dass Ibn Abbas zu ihm sagte, soll ich dir eine Frau des Paradieses zeigen? Daraufhin sagte Ibn Abi Rabaha, ja, zeig mir sie, wer ist sie, wo ist sie? Er sagte, diese schwarze Frau, sie kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, ich kriege Anfälle. Diese Frau, sie war besessen gewesen und sie hat Anfälle bekommen, sodass sie ohnmächtig wurde und nicht mehr wusste, wo sie war und was sie tat. Sie sagte, ich bekomme Anfälle, wodurch mein Körper entblößt wird. Das soll heißen, dass ihre Kleidung ein bisschen verrutscht, sodass man vielleicht ihre Füße sieht oder ihre Waden sieht oder ihre Haare sieht. Daher sagte sie zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, bitte Allah um Hilfe für mich. Bitte Allah darum, dass er mich heilt. Und schaut, was der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, zu ihr gesagt hat. Er sagte zu ihr, wenn du willst, dann bleibe geduldig und warte und du wirst ins Paradies eintreten. Oder wenn du willst, dann werde ich Allah für dich um Hilfe bitten, dich zu heilen. Und wie ihr wisst, das ist der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam. Denn er, den erhabene Allah bittet, wird der erhabene Allah diese Bitte erhören. Aber er sagte zu ihr, wenn du dich geduldig zeigst und es mit Geduld erträgst, diese harte Prüfung, dann bekommst du dafür nichts anderes als das Paradies. Aber wenn du willst, bitte ich den erhabenen Allah, dass er dich heilt und er wird dich heilen. Da sagte diese Frau zu ihm, ich werde warten und geduldig sein. Ich will das Paradies. Ich werde mich gedulden. Aber sie bat ihn um eine Sache, eine kleine Bitte habe ich. Sie sagte, aber o Gesandter Allahs, mein Körper wird entblößt. Man sieht vielleicht meine Haare oder meine Waden. Mein Körper wird entblößt, wenn ich diese Anfälle kriege. So bitte Allah darum, dass ich nicht entblößt werde. Worauf der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dann Allah sallallahu alaihi wasallam darum bat, dass sie, wenn sie ihre Anfälle bekommt, nicht entblößt wird. Und dieser Hadith ist bei Bukhari verzeichnet. Deswegen schaut, liebe Geschwister, was für eine gewaltige Belohnung auf diejenigen wartet, die sich geduldig zeigen bei Prüfungen. Das Paradies und nicht weniger als das Paradies. Und genauso, liebe Geschwister, derjenige, der bezüglich seiner Augen geprüft wurde, sodass er dann sein Augenlicht verloren hat. Schaut, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam über diese gewaltige Prüfung gesagt hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, Allah sagte, wenn ich einen meiner Diener prüfe, indem er seine beiden Liebsten, also seine Augen, verliert und er dann geduldig ist, dann gewähre ich ihm das Paradies als Ersatz. Denjenigen, die ich prüfe, indem ich ihm sein Augenlicht nehme, und er sich dabei geduldig zeigt, das ist die Bedingung. Er flucht nicht und er beschwert sich nicht. Und er fällt nicht in Kummer und kriegt Depressionen. Er zeigt sich geduldig, er weiß, das ist eine Prüfung. Und er weiß, dass er sich gedulden muss. Daraufhin sagt der Erhabene Allah, ich werde ihm das mit nichts anderem ersetzen als mit dem Paradies. Eine gewaltige Belohnung, liebe Geschwister. Deswegen, liebe Geschwister, und das sollte der letzte Punkt sein, was ist die schlimmste Katastrophe, die einen treffen kann? Die schlimmste. Mehr als dass du Angehörige verlierst, mehr als dass du dein Augenlicht verlierst, mehr als dass du deinen Besitz verlierst, deine Kinder und so weiter. Was ist die schlimmste Katastrophe? Die schlimmste Katastrophe ist, liebe Geschwister, dass du deine Religion verlierst. Dein Kapital, das Wertvollste, was du besitzt. Wenn du das verlierst, hast du alles verloren. Dann derjenige, der in Schirk gefallen ist, der in Götzendienst gefallen ist, das ist derjenige, der sich selbst beweinen müsste. Und derjenige sollte sich selbst beweinen, der Bid'a macht, der Neuerungen macht. Und derjenige sollte sich selbst beweinen, der das Gebet sein gelassen hat. Und derjenige sollte sein Unglück beweinen, der geizig geworden ist gegenüber dem Zakat. Und derjenige sollte sich selbst beweinen, der seine Eltern schlecht behandelt und so weiter und so fort. Die schlimmste Prüfung, die dich treffen kann, ist die Prüfung deiner Religion. Dass du deine Religion verlierst und dass du abweichst vom geraden Weg. Das ist die gewaltigste und die schlimmste Prüfung. Weil, liebe Geschwister, wenn du etwas von deinem Geld verlierst, auch wenn du das gesamte Geld verlierst, so kann Allah es dir wieder geben, indem du vielleicht eine andere Arbeit findest und so vielleicht noch mehr Geld bekommst. Und vielleicht prüft er dich in Bezug auf deines Geldes, aber er verschont dich in Bezug auf deine Gesundheit, in Bezug auf deine Kinder. Oder auch wenn du ein Kind verlierst, kann der Habna Allah vielleicht dir ein anderes Kind geben, das viel besser ist und das dich vielleicht noch mehr freuen wird. Und wenn er dir die Arbeit genommen hat, dann gibt er dir vielleicht eine andere Arbeit. Aber wenn dir deine Religion genommen wird, so gibt es keinen Ersatz für diese Religion. Es gibt keine zweite Religion, die vielleicht besser sein kann oder so. Wenn du diese Religion verlierst, hast du alles verloren. Hast du diesseits und jenseits verloren. Somit ist diese Prüfung die schlimmste Prüfung, die einen treffen kann, sodass man seine Religion verliert. Deswegen sagt auch der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, steht und prüfe uns nicht unsere Religion. Lass die Prüfung nicht sein in unserer Religion. Deswegen bittet den Haben Allah darum, dass er euch niemals prüft in der Religion. Weil das Schlimmste, was euch passieren kann, dass ihr bei dieser Prüfung durchfällt und dadurch eure Religion verliert und damit das Diesseits und das Jenseits verliert. Und du sollst wissen, dass dein Diesseits ein Schatten ist, der vergeht. Und ein Glücksgut, das nicht beständig ist. Wenn sie dich ein wenig zum Lachen brachte, so wird sie dich gewiss dafür noch mehr zum Weinen bringen. Und wenn sie einen Tag lang gut zu dir war, so wird sie dafür gewiss eine lange Zeit schlecht zu dir sein. Wenn sie Freude gewährt, so hat sie zugleich auch viel Übles verborgen. Wäre sie bei Allah auch nur so viel wert wie der Flügel einer Mücke, so würde der Ungläubige kein Schluck Wasser von ihr trinken können. Hänge deshalb nicht so sehr an ihr, sodass ihre Angelegenheit in deinem Herzen zu etwas Besonderem wird. Und wisse, dass diejenigen von euch, die sie am meisten lieben, diejenigen sein werden, die am meisten bei einer Katastrophe aufschrecken werden. Geht eurem Lebensunterhalt in ihr nach, doch lasst euch von ihr nicht in Versuchung bringen. Und strengt euch an in ihr, aber seid stets achtsam vor ihr. Denn sie kann mehr verzaubern als Harut und Marut. Diese konnten zwar Zwietracht zwischen den Ehegatten stiften, das Diesseits jedoch kann Zwietracht zwischen dem Diener und seinem Herrn stiften. Möge der Haben Allah uns davor bewahren und möge der Haben Allah uns zu denen machen, die jede Prüfung erduldig ertragen, sodass die all die Belohnungen bekommen, die der Haben Allah für die Geduldigen vorbereitet hat. Möge der Haben Allah uns steht vor allem Übel bewahren. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.